Die fünfte. Ich erinnere mich an nichts. Keine fundierten Kenntnisse. Er muss musikalisch sein. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Der Anfang ist unkonventionell. Da da da da. Ja. Also das hören Sie oft. Da da da da. Da da da di da da da da. Ich komme auch nicht weiter. Ja, muss man musikalisch. Da da da da. Deutsche Kulturgut irgendwie so. Da da da da da da da da. Genau, genau. Da da da da da da da da. Weiter kann ich es nicht singen, aber ich kann es mir vorstellen. Also ich habe so einen Kopf. Da da da tam. Und dann. Nein. An für sich recht melodisch ist mir. Von der Melodie her ist mir eigentlich nicht sehr einprägsam. Ja, ich kann ja nur da da da da. Sonst kann ich überhaupt nichts aus der Fünfte. Diese unheimliche Lautstärke. Da da da bam, bam, bam, bam, bam. Und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt weiter singe, dann stimmt es wahrscheinlich nicht mehr so ganz genau. Da da da da da da da da. Na, na, na, na, na, na, na, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht singen. Im Ohr habe ich es aber. Wenn ich mich nicht täusche, war nicht dieser Rhythmus, dass das am Anfang immer war bei den englischen, wenn die irgendwie... Ist das das Ding von dem englischen D-Day? Bum, bum, bum, bum. Das Thema ist natürlich sehr bekannt durch die BBC-Sendung und so weiter. Bum, bum, bum, bum. Sondermeldung. Von der anderen Seite her, ne? Ich erinnere mich an irgendwelche Schulfunkgeschichten, aber die sind so dunkel, das kriege ich nicht zusammen. Das weiß ich die nicht. Haben doch bestimmte Sendungen BBC eingeleitet mit diesem Knopfzeichen. Ich erinnere mich an nichts. Ich weiß genau, dass ich kann mich erinnern, dass ich meine Tante besucht habe in Berlin, die mir dann Kartoffelpuffer machte und sowas, und dass sie dann immer das Radio, aber ganz leise und um Gottes Willen niemandem sagen. Bum, bum, bum, bum. Feindpropaganda wurde es, glaube ich, genannt von unserer Seite aus. Da da da dum. Da da da dum. I am your fate. Come let me in. Victory. Das hatten die am Invasionstag, also am D-Day, benutzt als Signalzeit. Deutsche Kulturgut. Ich meine, ich glaube, in der. Adolf hat sie auch verwendet, nicht? Teilweise. Irgendwo muss sie auch im Krieg gespielt worden sein. Ich habe den Eindruck, bei Sondermeldung, wenn Kriegsschiffe versenkt wurden oder so. Mir hing sie irgendwann eine Zeit lang zum Hals raus. Was nicht, sind die Wehrmachtsberichte, haben die, womit wurden die ausgestattet? Die Sondermeldung. Irgendjemand hat mir das erzählt, wäre das Morsezeichen faul. Tam, tam, tam, tam, das erste. Der hat das aber falsch betont. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Und das ist falsch. Tam, tam, tam, tam. Dann wirkt das Ganze nicht mehr. Dann muss ram, tam, tam, tam gehen, nicht? So pocht das Schicksal an die Pforten, nicht? Schicksalssymphonie. Da, da, da, dum. Da, da, da, dum. Ja, da, da. Ich versetze sie jetzt um eine Oktave. Das war scharf. Scheiße, nicht? Und dann, ja, und dann. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Und wir machen eine Schiffsreise. Und stehen hier irgendwie vor ein Schiff im Sturm. Ja, dann kommt es nochmal auf G. Da muss man musikalisch sein. Dann kommt, glaube ich, der, wie nennt er sich? H, D, F, Ass. Ja, Gott. Nein, ich kann es nicht sehen. Da, da, da, da. Das da, das kenne ich. Du, du, du, du, du, du. Das kommt zweimal. Wie geht's dann weiter? Jetzt Modulation. Und die See immer unruhiger wird und am Schluss dann ist die See wieder ruhig und das Schiff hat eben vielleicht den Hafen angelaufen oder ist auf die offene See gekommen, wo es also ruhiger wird. La la la la la la la la la la und dann Viatonika. Ja, so Beethoven. Und da weiß man dann immer gleich, ne, das ist der da ans Tor ballert. Ich muss immer sehr stark an den Komponisten denken. Ich erinnere mich an irgendwelche Schulfunkgeschichten, aber die sind so dunkel, das kriege ich nicht zusammen. Ich habe eigentlich mehr Karikaturen gesehen. Kulturgut. War eigentlich so mit finsterem Blick gezeigt. Auf jedem Klavier, ne? Drupplige Haare, dann guckt er so ein bisschen finster. Eine Mähne, ich meine, die vielleicht nicht gerade so üppig wie eine Hauptmann-Mähne, aber doch, ich meine auch. Ein üppiger Haarwuchs. Ich glaube auch sehr ausgeprägten Haarwuchs. Ganz irre ausgesehen, so aus einem riesen Wuschelkopf gehabt. Ein ungeheuer, dämonisch, ausdrucksvolles Gesicht. Ein imposanter Kopf. Ja, finster möchte man eigentlich sagen schon. Ein herbes Gesicht, ich meine, ein strenges Gesicht. Ragige Felsenlandschaft. Nicht diese zusammengezogenen Augenbrauen, diese etwas steilen Stirnfalten. Über der Nasenwurzel etwas magrig, sehr markante Backenknochen, etwas breit, auch eine breite Nase. Das sind nicke Augen. Ziemlich verbittert. Patzig. Ziemlich, also finstere Stirn, möchte ich sagen. Patzig, patzig. Ich glaube, diese Kommunisten haben auch immer, ich will nicht direkt sagen, am Hungertuche genagt, aber sie waren wirtschaftlich nicht so gestellt, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Bekannt ist ja die Totenmaske von ihm und Anna Maria auch verschiedene zeitgenössische Darstellungen. Ich glaube, er hat es ziemlich schwer gehabt, viel ich weiß. Schicksal. Zumindest dann später, als er krank wurde, hat er es schwer gehabt. Vorher weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, er war nicht sehr gut. Kulturgut. Schicksal. Schicksal. Taub. So. Dunkel, dunkel, dunkel. Der zweite Satz ist von der Instrumentation her sehr viel geschlossen. Na, warte mal, schauen. Also diese punktierten Dinger. Dam, dam, dam, dam, dam, da, da, da, dam. Oder so, Schubert. Keine fundierte Kenntnis. Ja, dam, dam, da, da, da, dam. Oder so. Da muss man musikalisch sein. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Das ist doch, ne? Da-dam, ich erinnere mich an nichts. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, doch das. Ja, das kann ich wohl noch. Im ersten Moment, da möchte ich fast mitschunkeln. Da-dam, da-dim, da-dam, da-dam, di-dam. Da-dam, da-dim, da-dam, da-dam, di-dam. Da-dim, da-dam, da-dim. Es wird dann wiederholt. Und dann kommt dann beim zweiten Mal. Und das Echo dann nachher. Das ist also fast Variationssatz. Wird dann in unterschiedliche Begleitung mit herrlichen Shelley, da wird das untermalt oder umspielt auch das Thema, diese Melodik. Und Kontrabass nachher, glaube ich. Wie ein Orgasmus, immer wieder, immer neue Orgasmen. Das gibt bei mir rauschhafte Zustände. Und bei einem Rausch möchte man auch nicht, dass der so bald zu Ende ist. Irgendwie erinnert mich das an die Moldau von Smetana auch vorher, dass sich das so steigert wie zu einem Wasserfall und dann fällt das so rum. Dieses Gefühl von Leidenschaft oder von Gehobensein. Die Veredelung von Angst und Lustschreien, also um es mal ganz zu archaisieren, ist vielleicht die Ästhetisierung von ganz rüden, unmittelbaren Äußerungen des Menschen. Das habe ich als Gedudel empfunden. Jetzt kommt das zweite Thema. Das zweite Satz ist eigentlich schön. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, und es ist noch kein Sturm. Es ist also immer noch glatte See. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ich male. Ich glaube in der. So, was geht's dann am Schluss? Wann hat er eigentlich gelebt, Beethoven? Weltkrieg? Nee, Weltkrieg nicht. Also schon früher. 18. Jahrhundert. 18. oder 19. Ich male, Brahms. Ich glaube, in der Mozart. Telemann und Vivaldi. Zeitalter der Industrie. Goethe und Schiller. Ja, vielleicht, nee, auch nicht. Französische Ach. Revolution. Das kann ich nur mit Fragezeichen. Napoleon. Anna. Brahms. Mozart. Nee, Telemann und Vivaldi. Goethe und Schiller. Auch nicht. Nee, das war noch früher, also Ach. Vor der... Industrial, ja, jedenfalls davor. Da muss man musikalisch sein. Also davor, glaube ich, hat er noch gelebt. 1770 bis 1827. Ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, ob er Bach kann, hätte kennen. 1770 bis 1827. Ach ja, ja, ja, stimmt. Das kann ich zufällig ziemlich genau sagen. Bum, bum, bum. Da, da, da, da, dam, dam, dam, dam, dam. Ja, also von seinem Lebensweg weiß ich an für sich nicht so viel. Dam, dam, dam, dam, dam. Ich erinnere mich an irgendwelche Schulfunkgeschichten, aber die sind so dunkel, das kriege ich nicht zusammen, das weiß ich nicht mehr. Er hat mich, glaube ich, als Mensch überhaupt nicht interessiert. Man kann jetzt triviale Sachen aufzählen, dass er in Bonn gewirkt hat, dass er schwerhörig gewesen ist und ich kenne gar nicht die Erklärung dafür, wieso er eigentlich als Musiker so anerkannte Musik gemacht hat, obwohl er eben schwerhörig gewesen ist. Also ich weiß, dass es da sehr intelligente Erklärungen für gibt. Weiß ich, aber kann ich Ihnen jetzt nicht so genau. Ich glaube, er hat es ziemlich schwer gehabt, viel ich weiß. Nicht verheiratet, das heißt, er hatte keine Ablenkung durch ein fröhliches Familiendasein. Zumindest dann später, als er krank wurde, hat er es schwer gehabt. Vorher weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, er war nicht sehr gut dran. Es ist ja eine Kriegszeit, glaube ich, gewesen. Bum, bum. Beziehungsweise Nachkriegszeit. Dam, dam, dam, dam. Dam, dam, dam, dam. Die mir dann Kartoffelpuffer machte. Dam, dam, dam, dam. Da, da, da, da. Dam, dam. Da, da, da, da. Bam, bam, bam, bam. Und das damalige Leben wird für die Bewohner der einzelnen Landstriche auch nicht gerade einfach gewesen sein. Bam, bam, bam, bam. Ich will nicht sagen, dass eine gewisse Schwere in dieser Musik steckt, also vom Gehalt her. Ram, bam, bam, bam. Sondern sie ist eben ernster Natur. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Und diese ernste Natur ist vielleicht ein Ausfluss aus dem damaligen Leben. Bam, bam. Könnte ich mir vorstellen. Natürlich gibt es immer Frohnaturen, die alles auf die leichte Schulter nehmen. Nee, weiß ich auch nicht. Ach, Mensch. Aber ich nehme mal ein Bier. Ich meine, der ernsthaftere Teil einer Bevölkerung, der wird sich natürlich anders verhalten als ein Bruder Leichtfuß. Ich glaube, er hat es ziemlich schwer gehabt. Ich weiß. Vor allen Dingen, also, wenn man in sein Leben hineingreifen will, hat er, glaube ich, dauernd Ärger mit seinen Haushälterinnen gehabt. Er war ja unverheiratet und... Schattenhafte Gebilde oder so. Ihm war es ja noch nicht recht, was die ihm ankreideten. Sie haben also zu teuer anscheinend wohl eingekauft. Seine Freundschaften zu verschiedenen Frauen. Er hatte laufend Streit mit den Haushälterinnen aus dem einfachen Grunde, weil die ihm zu schlampig waren. Die unsterbliche Geliebte. Eine Sache erinnere ich, er zählte morgens die Kaffeebohnen zart, für den täglichen Morgenkaffee ab. Und es waren, glaube ich, 15. Und wehe der Haushälterin, sie hatte also eine oder zwei mehr erwischt. Gab es also ein riesiges Drama. Die Briefe an die unsterbliche Geliebte. Mit den verlorenen Groschen, die Geschichte. Irre ausgesehen. Dass sie den Groschen gesucht hat und nicht gefunden hat. Riesen Wuschelkopf gehabt. Und ungeheuer. Dämonisch. Dass er dann eben sich so geärgert hat, dass er sich ans Klavier gesetzt hat. Sinnige Augen. Und Angst und Lust schreien. Wahrscheinlich eben seine Aggressionen da herausgetobt hat. Seine Freundschaften zu verschiedenen Frauen. Träume. Die Briefe an die unsterbliche Geliebte. Sehnsucht. Zu verschiedenen Frauen. Schicksal. Ich glaube, er hat es ziemlich schwer gehabt. Aber ganz leise und um Gottes Willen niemandem sagen. Ich glaube, diese Kommunisten haben auch immer, ich will nicht direkt sagen, am Hungertuche genagt, aber sie waren wirtschaftlich nicht so gestellt, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Verloren Groschen, die Geschichte. Sie haben einen Auftrag bekommen von irgendeinem Fürsten, möglicherweise. Es war ihr Lebensunterhalt und wehe dem, sie haben nichts Neues gebracht. Französische Chansons oder so etwas. Sie mussten. Wasserimpression. Etwas Neues bringen. Symphonie. Normalerweise hängt das mit dem damaligen Kulturleben wohl zusammen. Beethoven war gezwungen, praktisch sich auf größere Säle einzustellen. Mozart und Haydn brauchten das noch nicht. Die hatten die Schlösser, die kleinen Säle in den Schlössern der Adligen und in Boudoirs des Adels. Ja, da kam der Kaiser und Beethoven ging, also alles macht den Platz und er ist ganz mürrisch, guckt er gar nicht an, beachtet ihn gar nicht, geht da vorbei. Schulfunkgeschichten. Das war erst authentisch, aber Schulfunkgeschichten. Ich weiß nicht, irgendwo gelesen. Also mir ist jetzt noch eingefallen, ich plappere nur mal so bloß nicht, um das zu ergänzen, so, aber zum Beispiel die Geschichte mit Goethe, diese Begegnung. Ist der nicht Goethe begegnet oder jemand hat nur kurz den Hut gelüftet? Ziemlich verbittert. Rackige Felsen. So finstere Stimme. Nur einen Beethoven und... aber viele Grafen oder Herzöge oder so. Diese sowas. Zusammengezogenen Augenbrauen, diese etwas steilen Stirnfalten. Das mag ich. Über der Nasenwurzel. Ist nicht an die Seite gegangen. Doch, das war's. Beethoven ist... Schulfunkgeschichten. Na, vielleicht einigen Herren. Ich glaube, auch Goethe war darunter begegnet. Beethoven war irgendwie doch seinerzeit ein Bestseller. Eine der deutschen Größen, wie Goethe und Schiller, das wird so immer zusammengenannt. So was Großes, was Rundes. Etwas, was sich aufbläht und zerplatzt. Ja, wie ging es dann weiter? Ich erinnere mich an nichts. Ja, warum bin ich an die Seite geht, hat nur also eben kurz am Hut geruckt. Ich erinnere mich nur an Martha von Flotow oder so. Ja, es gibt also nur einen Beethoven, aber eine ganze Menge von den Adligen, wollte man sagen. Das deutsche Kulturgut ungefähr. Er war so ganz schön selbstbewusst. Sein Schicksal war, dass er taub wurde. Ich erinnere mich an irgendwelche Schulfunkgeschichten, aber die sind so dunkel, das kriege ich nicht zusammen. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Ist es die erste Sinfonie mit Posaunen? Es gibt eine ganze Literatur. Dieser vierte Satz mit drei Posaunen. Ja, so ungefähr. Sein Schicksal war, dass er taub wurde. Das Wichtigste für einen Menschen, der diesen Beruf hat, den er sich ja gewählt, also eben Komponist zu sein, das ging ihm nachher verloren. Also im Grunde ein Schicksal, wie es schlimmer eigentlich nicht sein kann. Schicksal ist, wenn man es wissenschaftlich definieren würde, eine Konstruktion. Eine Konstruktion praktisch zur Erklärung jener Vorgänge, für die man keine anderen sozusagen rationaleren Konstruktionen zur Verfügung hat. Bei der Aufführung seiner letzten Symphonie denkbar, ich vermute es, dass er da ja gar nicht mehr also taktieren konnte. In der heutigen Zeit ein Potentat ist, und mithin glaubt, er hat bessere Konstruktionen zur Verfügung, als etwa die, so etwas mit Schicksal zu erklären. Benutzt er eben andere, wird das Schicksal ab, oder zu schnell, ne? Und dann war er ja also taub, ne? Ziemlich taub. Dass er ein Hörrohr hatte, das ich glaube ich auch mal irgendwo abgebildet gesehen habe. Und dass er infolgedessen den Begriff Schicksal erklärt hat, nicht im Grunde nur wieder verdrängen oder bestimmte Informationen, Erfahrungen auslassen, die in jenen gesellschaftlichen Konstruktionen drin waren, solange man sie noch mit Schicksal erklärt. Und dann, wenn das Hörrohr nicht mehr funktionierte. Und soviel ich weiß, gibt es diese Hefte. Sind überliefert. Es gibt ja diese Tagebücher, die man nachlesen kann, wie diese Form, diese feste Form zum Schluss noch dazu getaugt hat, sozusagen diese ganzen späten Klaviersachen zu schreiben, ohne... Sie sind sehr fragwürdig. Also Schicksal ist ja doch ein Begriff, der in der Lage ist, so sagen wir mal, den ganzen Bogen des Werdens oder der Entwicklung von Musik. Ja, der hat das aber innerlich wahrscheinlich gehört. Ja, das ist gehirnphysiologisch, weil kann ich das nicht genau. Ich muss immer sehr stark an den Komponisten denken und an die sich an das Verschlechtern seines Leidens, seines Gehörleidens und auch doch schon in diesem ersten Satz ist es nicht durch diese unheimliche Lautstärke, die man etwa machen könnte, wenn man oder was er komponierte zwar gerne hören, wollte es aber schon gar nicht mehr hören konnte. Ich frage mich gerade eben, ob die Lautstärke nicht auch eine Rolle dabei spielt. Sehr schwer überschaubar und erklärbar geschehen. Ungenauer vielleicht, aber sagen wir mal stimmungsmäßig sehr viel verständlicher wieder. Ähnliche Komponente auch mal in der Kunst zu finden, in der Malerei. Obligare. Das weiß ich nicht. Einige Bilder sind gemalt worden kurz vorm Wahnsinn einiger Künstler. Obligare. Ehrlich gesagt, im geschichtlichen Hintergrund nicht, vor dem Fünfter entstanden ist. Und weiß also auch nicht, worauf es also jetzt genau anspielt. Ist möglich, dass man eine Parallele ziehen kann. Und die Fama berichtet ja wohl, nicht wahr, dass er viele Kompositionen also weggeworfen. Ja, ich denke dann eigentlich immer an diesen einen Ausspruch, den er mal gemacht hat. Also Da ging es ihm schon sehr schlecht, er war schon also zu dreiviertel taub und sagte, also ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen, wird es mich wohl doch nicht. In die Zeigefinger geschnitten, dass die oberste Gruppe amputiert werden musste. Die Reaktion seines Vaters und des gut situierten, gut verdienenden, aufstrebenden Herrn um die 40 war die, das ist Einwirkung des Schicksals, jetzt kann der Junge Gott sei Dank nicht mehr hinwollen. Durchführung, ja, aber die Durchführung ist ganz interessant beim vierten Satz, dass da ein Kontrapunkt aus dem zweiten Thema nur aus drei Tönen bestehen. Das zweite Thema war da da da dam da da da dam da da da da dam bam bam bam. Diese vier Töne werden Kontrapunkt zu dem Fortlaufen dieses zweiten Themas. Diese vier Töne werden dann in der Durchführung praktisch zum wesentlichsten Bestandteil, der nachher mit Posaunen und Hörnern und Trompeten und immer lauter, immer kräftiger wird. Und dann geht so eine. Und dann kommt das. Großen C-Dur, das ist dieser Teil an dritter Stelle in Moll. Zurückgeleitet zum großen C-Dur als Schlussapotheose, möchte ich sagen, des ganzen Werkes. Der Schluss ist so wenig komprimiert. Ich finde, den hätte er kürzer machen können. Ein ziemlich zerquälter Schluss. Das ist also immer und immer wieder die Schlusskadenz. Der letzte Satz wäre dann wie so eine Art Richtfest und der Jubel über das vollendete Werk. Da kommen also immer Wechsel zwischen der Stab, entweder es ist Dominante oder... Nee, es ist Dominante und Tonika. Also eigentlich nicht zu Ende kommt. Und auch das halte ich an sich für sehr wesentlich. Und das ist meiner Ansicht nach sehr oft falsch verstanden worden. Da hätte er also manchmal schon Schluss machen können. Aber er bringt die Dominante, den Wechsel, glaube ich, 3, 4, 5, 6 Mal. Irgendwie Gewitter und bedrückend und so ein Sturm. Und stehe ich mir so Bäume vor, die vom Sturm gebogen werden und Regen und sowas. Dass es eben gar kein affirmativer Schluss ist, sondern dass er da immer noch sucht und bis zum letzten Schluss eigentlich nicht weiß, kann ich denn hier eigentlich aufhören? Ist die Sache denn hier eigentlich? Das finde ich zu wenig gerafft. Das ist eigentlich das Einzige, was mir nicht so behagt. Ich denke mal, jetzt ist Schluss und kommt. Ein Schiff im Sturm, wo die See immer unruhiger wird. Das ist an sich ganz bezeichnend für Beethoven. Aber diese etwas, ja... Für mich ist es irgendwie was Zerquältes, was diese Schlüsse... Art von Symphonieschlüssen, die so die Parodien auch herausgefordert haben, wenn man so bei so Musikkarikaturen, also musikalische Musikkarikaturen, dann kann man das da so nachmachen, wie der Dirigent dann fuchtelt und immer wieder da-dam, da-da-da-da-da-dam, dam, da-da-da-da-da-da-da-da-dam, bam, bam, bam, bam. Und das kann man dann eine halbe Stunde machen. Wum, tam, wum, tam, tam, wum, wum, wum, wum, wum, wum. Für uns hat es wohl ein bisschen was zur Karikatur Herausforderndes. Und dann, also von Beethoven her gesehen, würde ich sagen, Gott sei Dank habe ich es jetzt hinter mir, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommt ein ganz großer, pompöser Abschluss und da wird nochmal richtig aufs Blech gehauen. Ja, man könnte also sagen, dass es sich wohl gefreut hat, also dass er so weit gut hingekriegt hat. Er stellt seinen Schluss immer wieder, also reißt immer wieder hoch und kommt einfach nicht zu Ende. Ich denke, es wäre schon zu Ende. Das sind zwei Schlüsse. Basta, oder? Und nochmal basta, basta, basta. Das ist also markant irgendwie. Das ist, springt einem also so an. An die Wäsche, an die Gurke. Also ich komme nicht. Ich kann nicht mit dem Triumphmarsch enden oder so. So ähnlich deute ich das. Schlacht bei Waterloo und jetzt wird gesiegt. Wie das auch bei Goethe immer auftaucht. Systole und Diastole, ne? Oder so. Also das Glück nichts wäre, wenn es auch nicht auch Leid gäbe. Aus. Was ist das? Sie hörten Beethovens Fünfte, ein Originaltonhörspiel von Walter Kempowski. Ton und Technik Karl-Otto Bremer, Evelyn Seliger und Doris Seilkopf. Realisation Walter Kempowski. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1976. Sie können dieses historische Hörspiel 12 Monate bei uns im Netz nachhören und sogar downloaden, entweder über die App ARD Audiothek oder über unseren Podcast, die NDR Drama Box. Das nächste Hörspiel im Programm hören Sie am Samstag auf NDR Info um 21.05 Uhr. Dann senden wir das atmosphärische Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow mit dem Titel Van Goghs Schweigen. Weitere Hinweise finden Sie bei uns im Internet unter ndr.de/radiokunst.